Ende der Zeit in unserem Liebestraum. Wir träumen liebestrunken, dass die Liebe für immer bleibt. Kein Schicksal kann uns trennen, kein Feuer uns verbrennen. Die Glut in unserer Liebe ist nun entfacht. Tag und Nacht, Nacht und Tag, ich dir sag, du sagst mir, es ist wahr, du bist da wunderbar. Ende der Zeit.